Восьмой урок. Achte Lektion. Hans im Unglück. Im Zimmer. Wie geht's, wie steht's? Ich fühle mich unwohl. Was haben Sie? Sind es keine Zahnschmerzen im Herzen? Ach wo, das nicht. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Soll ich den Arzt rufen? Wegen Erkältung. Nicht nötig. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Am besten, Sie gehen gleich ins Bett. Ich werde bei der Poliklinik anrufen. Der Arzt kommt sofort. Das ist ein sehr guter Internist. Eine Kapazität. Was kann ich für Sie tun? Möchten Sie vielleicht Fernsehen? Was gibt es im Fernsehen? Hier ist das Fernsehprogramm. Der wievielte ist heute? Im ersten Kanal eine Musiksendung. Im zweiten Kanal ein Fußballspiel. Direkte Übertragung aus Berlin. Das wäre was für mich. Soll ich einschalten? Ja, bitte, aber nicht so laut. Ist es gut so? Das Bild ist nicht scharf genug. Das ist wohl die Ansagerin. Was ist los? Der Ton ist weg. Liegt es vielleicht an der Antenne? Ich weiß nicht Bescheid. Jetzt ist es wieder in Ordnung. Was hat sie eben gesagt? Es waren technische Störungen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir schalten um nach Berlin. Ich bin neugierig, wie das Spiel ausgeht. Voriges Mal haben wir mit 4-1 gewonnen. Sieh mal an, wir haben verloren. Sind Sie ein Fußballfan? Das nicht. Aber ich gehe gern zum Sport. Es geht schon los. Und da kommt der Arzt. Guten Tag, Herr Doktor. Was fehlt Ihnen? Ich habe Schnupfen und Husten. Es tut auch in der Brust weh. Haben Sie die Temperatur gemessen? Ich bin gerade dabei. Hier das Thermometer. 37,5. Lassen Sie mich Ihren Puls fühlen. Der Puls geht zu schnell. Machen Sie den Mund auf. Machen Sie den Oberkörper frei. Ich muss Sie abhorchen. Lassen Sie mich den Blutdruck messen. Der Blutdruck ist normal. Hier sind 5 Rezepte. Tabletten, Pillen, Tropfen, Salben und Pulver. Ist es sehr schlimm? Sie sollten sich röntgen lassen. Sie sollten gesund leben. Keine Zigaretten, kein Alkohol, viel an die frische Luft gehen, Sport treiben. Zu viel verlangt. Es gibt 1000 Krankheiten und nur eine Gesundheit. Kommen Sie in die Sprechstunde. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Was hat der Doktor gesagt? Ich soll mich untersuchen und behandeln lassen. Vielleicht habe ich eine Lungenentzündung. Hören Sie auf mich. Etwas Spiritus zum Einnehmen? Nein, zum Einreiben. Und Senfpflaster. Ein bewährtes Mittel. Es wirkt Wunder. Heiße Milch mit Butter kann auch nicht schaden. Und Kopf hoch. Wir kriegen sie schon auf die Beine.